Beste Lehrer für Devas und Menschen, ein Buddha ein Erhabener. Wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre, hier und jetzt sichtbar, zeitlos lernt ein sich selbst zu schauen. Sie führt hinüber, von Weisen persönlich zu erfahren. Gut nachgefolgt ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen. Sie ist auf geradem Weg gefolgt. Sie ist dem rechten Weg gefolgt. Sie ist ihm meisterlich gefolgt. Das sind die vier Paare edler Menschen, acht edle Individuen. Es ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen, würdig der Gabe, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Spende, würdig der Respekterweisung. Unübertreffliches Verdienstfeld für die Welt. Evam me sutam, ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anatha pindikasa arane atako anyatara devata abhikantaya rattiya abhikanta vanna kevala kappam jetavanam obhasetva yena bhagavate nupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam attasi ekamantam titako sa devata bhagavantam gataya ajjavasi bahu deva manussacha mangalani achintayum akankamana suttana bruhi mangalamuttamam asevana cha balanam panditanam cha sevana puja cha pujaniyanam etam mangalamuttamam patirupadesavaso cha kupe cha katapunyata atta samma paridicha etam mangalamuttamam bahu satchan cha simpan cha vinayo cha susikito subhasita cha yavacha etam mangalamuttamam mata pitu pattanam putta darasa sangaho anakura cha kammanta etam mangalamuttamam danam cha dhammacharya cha nyatakanam cha sangaho anavacchani kammani etam mangalamuttamam arati virati papa majjapana cha sanyamo appamado cha dhammesu etam mangalamuttamam garavo cha nivato cha santurti cha katanyuta kalena dhamma savanam etam mangalamuttamam kanti cha sovachasata samarnanam cha dasanam kalena dhamma sakacha etam mangalamuttamam tapo cha brahmachariyam cha ariyasanchanarasanam Purpasa lokadammehi cittam yasana kampati asokam virajankemam yetam mangalamuttamam etadisani kattvana sampattamamatarachita sampattasottim gacchanti tante sammangalamuttamanti. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savati auf, im Chetaheim, im Kloster des Anatha Pindika. Da trat zu fortgeschrittener Nacht eine gewisse Gottheit von wunderschöner Erscheinung, den ganzen Chetaheim erhellend, an den Erhabenen heran. Nachdem die Gottheit dem Erhabenen gehuldigt hatte, stand sie zur Seite. Zur Seite stehend richtete sie sich in Versform an den Erhabenen. Viele Götter, viele Menschen, über Segen nachgesungen, wünschen sie sich Segenssprüche. Sag mir denn den höchsten Segen. Keinen Umgang je mit Toren, nur mit Weisen Umgang pflegen. Solche Ehren, die sie verdienen, dieses ist der höchste Segen. Eine Heimat, die sich eignet und Verdienste schon erschaffen, eigenes Streben richtig legen, dieses ist der höchste Segen. Reich an Wissen und an Können, gute Umgangsformen pflegen und die Rede wohl gesprochen, dieses ist der höchste Segen. Vater, Mutter unterstützen, Ehefrau und Kinder hegen, Arbeit ohne Durcheinander, dieses ist der höchste Segen. Geben und dem Dhamma folgen und auch die Verwandten hegen, Handlung frei von jedem Tadel, dieses ist der höchste Segen. Sich vom Bösen fortbewegen, Abstinenz bei Rauschgetränken, umsichtig bei allen Dingen, dieses ist der höchste Segen. Und Respekt, Bescheidenheit, Zufriedenheit und Dankbarkeit, zur rechten Zeit das Dhamma hören, dieses ist der höchste Segen. Mit Geduld Kritik ertragen, Samanas zu sehen bekommen, Lehrgespräch bei Zeiten führen, dieses ist der höchste Segen. Brahma-Wandel und Askese, edle Wahrheiten erblicken und Nibbana sich erschließen, dieses ist der höchste Segen. Wird berührt von Weltlichkeiten, sich das Herz nicht zitternd regen, frei von Staub und Kummer sicher, dieses ist der höchste Segen. Jene, die solch Dinge schaffen, unbesiegt in jeder Hinsicht, gehen zum Glück auf allen Wegen, für sie ist das der höchste Segen. Yani da putani samagatani bummani vayani va antarike sapeva puta sumana bhavantu atopi sakkaccha sunantu basitam tasmahi bodhani sameta sarpe metam karota anusiya pacharya divacharanto chaharanti yevali tasmahi nerakata appamatta yam kinchi vidhan idarvahurangva sarge suvayam ratanam panita nano saman atita tagatena idam pibuddhe ratanam panita etena sacchena suvatti hotu kayam viragam amatam panita යතජ්ජකාසක්‍යමුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්තිකින්චිදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යං බුද්ධ සෙත්තෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමාන තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විච්ඡති තම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුක්කලා අත්ත සතං පසත්තච්චත්තාහි හේතා නියුකානි හොන්ති තේදක්කිනෙයා සුගතස්ස සාවක ඒතේ සුදින්නානි මහප්පලානි ඉදම්පි සංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසාදල්හේන නිකාමිනෝ ගෝතම සාසනම් හි තේ පත්තිපත්තා අමතං විගයහ ලද්දාමුදානි පුතින් ගොංජමානයිතම්පි සංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්දකිලෝ පතවින් සිතෝ සියා චතුම්පි වාතේ තතුපමන්සා පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සංචානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේශිතානි කිංචාපි තේ හොන්ති පුසප්පමත්ත නතේ භවන් අත්ථ මමාදියන්ති ඉදම්පි සංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්ප්‍රදාය අයස්සු ධම්ම ජනිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වා පියදන්ති කිංචි චතුරපායේ ච විප්‍රමුක්තෝ චචාවිචානානි අබම්බෝකාතුමිදම්පි සංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාව අවබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චදාය අවප්පතාදිත්ත පදස්ස බුද්ධමිදම්පි සංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනක්කතුම්බේ යතා පුස්සිතක්කි කිම් හානමාසේ පටමස්මින් කිම් හි තතුපමන් ධම්මවරං අදේශයි නිම නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදං පිබුද්දේ රතනං පනීත ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදීසහීතං පිබුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවන්නති සම්භවං විරත්ත චින්තයති කේ බවස්මින් තේ කීන බීජා අවිරුල්හි ඡන්ද නිම්පන්ති තේරා යතායම් පදීපෝ ඉදං පිසංගෙ රතනං පනීත ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානීත පූතානි සමාගතානි බුම්මානි යානිව අන්තරේකේ තථාගතං දේව මනුස්සපූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු යානීත පූතානි සමාගතානි බුම්මානිව යානිව අන්තරික්කේ තථාගතං දේව මනුස්සපූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු යානීත පූතානි සමාගතානි බුම්මානිව යානිව අන්තරික්කේ තථාගතං දේව මනුස්සපූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු Wesen, die hier sich nun eingefunden haben, ob erdgebunden, ob im Luftraum wohnend, all diese Wesen, sie seien frohen Sinnes und mögen höflich dem hier Gesagten lauschen. Deshalb, ihr Wesen, seid alle ganz achtsam, zeigt eure Güte dem menschlichen Geschlechte, dass und bei Nacht sie euch Opfer darbringen. Deshalb sollt ihr sie beschützen voller Umsicht. Was es an Schätzen gibt, hier und im Jenseits, welche Juwelen es geben mag im Himmel, keines davon kann dem so gegangenen gleichen. Dies ist das Buddha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Kostbar, Versiegung, Entreizung, Todloses, Weiser der Sakya, Erreichtes gesammelt. Nicht gibt es etwas, das dieser Lehre gleichkommt. Dies ist das Dhamma-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Buddha, der Höchste, pries die reine Sammlung. Kenntnis folgt ihr auf dem Fuße, so heißt es. Nicht ist zu finden, was solche Sammlung gleich ist. Dies ist das Dhamma-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Diese acht Menschen sind wahrhaft gepriesen, die sich als vierfaches Paar nennen lassen. Würdig der Spende des gesegneten Schüler. Ihnen Gegebenes bringt reiche Früchte. Dies ist das Sangha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Geistig gefestigt sind sie gut verankert. Wunschlose stehen in der Gotama-Botschaft. Ziehe sie erreichten, in das Todlose tauchten. Kühlung genießen, die wie umsonst gewonnen. Dies ist das Sangha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Fest wie der Pfeiler des Stadttors geerdet, von den vier Winden ganz und gar unerschüttert. Diesem vergleichbar nenne ich den rechten Menschen, der edle Wahrheiten sieht unbeirrbar. Dies ist das Sangha-Juwel, das so kostbar, bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Die diese Wahrheiten völlig verstehen, die gut erklärt sind vom tiefgründig Weisen, mag es auch sein, dass gering ihre Kräfte, in achtes Dasein sie dennoch nicht eingehen. Dies ist das Sangha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Mit dem bewirkt, was an Schauung gelangt ist, werden drei Dinge komplett überwunden. Ansicht, es gäbe Persönlichkeit und Zweifel, Pflicht und Gewohnheit Bedeutung beimessen. Vierfachen Abgründen ist er entgangen. Sechs große Übel zu begehen nicht mehr fähig. Dies ist das Sangha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Mag er auch manchmal noch Übles begehen, körperlich, sprachlich oder auch nur im Geiste. Unfähig ist er, die Tat zu verhehlen. Fährten Erblickern gilt das als unmöglich. Dies ist das Sangha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Wie Blütenwipfel im Dickicht des Waldes, zum Sommeranfang im ersten Sommermonat. Diesem vergleichbar weiß er die beste Lehre, zum höchsten Wohle Nibbana hinführend. Dies ist das Buddha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Bester des Besten, Erkenner, Geber, Bringer, unübertroffen wies er die beste Lehre. Dies ist das Buddha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Altes vernichtet, nichts Neues im Werden. Herz abgewendet von künftigem Dasein. Keime zerstört und der Antrieb ohne Wachstum. Weise erlöschen, genau wie diese Lampe. Dies ist das Sangha-Juwel, das so kostbar. Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen. Wesen, der wir uns hier eingefunden haben, ob erdgebunden, ob im Luftraum wohnend, Götter und Menschen, den so gegangenen Ehren. Ehre dem Buddha, möge Heilung entstehen. Wesen, die wir uns hier eingefunden haben, ob erdgebunden, ob im Luftraum wohnend, Götter und Menschen, den so gegangenen Ehren. Ehre dem Dhamma, möge Heilung entstehen. Wesen, die wir uns hier eingefunden haben, ob erdgebunden, ob im Luftraum wohnend, Götter und Menschen, den so gegangenen Ehren, Ehre der Sangha, möge Heilung entstehen. Karaniya matta kusalena yantam santam param abhisamecha sako ujuja sujuja suvajocha samudu anatimani Santo sako cha subaro cha apakicho cha sallahu kabutti santindriyo cha nipako cha apakapo kulesu ananukindo na cha kuddang samachare kinti yena vinyu pari upavadeyam sukhino vake mino hantu sabbe santa bhavantu sukhitanta yeke jipana bhuta titasava tavarava anavasesa digavaye mahanta Tava Madhimala Sakaratula Dittava Yeja Aditta Yeja Dure Vasanti Avidure Putava Sambhave Siva Sabbe Santa Bhavantu Sukhitatta Naparo Param Nikumbetanati Manyeta Katta Chinam Kinchi Vyarosana Patigasanya Nanamanya Sadukkamicheya Matayata Niyam Puttam Ayusa Eka Puttam Anurakke Evam Pisabha Bhute Sumana Sambhavaye Aparimana Metancha Sabha Lokasmin Mana Sambhavaye Aparimana Uddang Adocha Tiriyancha Asambhadam Averam Asapattam Tittam Charam Nisinnova Sayanova Yavatasa Vigatamiddo Etam Satim Aritteya Brahmametam Viharam Idamahu Dittimcha Anupagamma Silavatasanena Sampanno Kamesu Vineya Girdam Nahi Jatu Gavraseyan Punareti. So soll wirken, wer des Zieles kundig und wer die Friedensfährte schon erkannt hat. Stark sei man geradeaus und aufrecht, man sei zugänglich und sanft, nicht überheblich, zufrieden ohne großen Anspruch, mit wenig Pflichten von bescheidenem Wesen, die Sinne still, klar das Verstehen, unter Leuten sei man rücksichtsvoll, nicht gierig, nicht im Geringsten soll man sich vergehen, wofür die Weisen einen tadeln könnten. Sie mögen alle glücklich sein voll Frieden, die Wesen mögen alle glücklich weilen. Was es an Lebewesen gibt, die sich fortbewegen oder ortsgebunden, restlos alle lange oder große, die mittelgroßen, kleinen, zarten, groben, sichtbar oder unsichtbar, ob sie nun nahe oder ferne wohnen, ob geboren oder noch suchend, die Wesen mögen alle glücklich weilen. Denn den anderen soll man nicht betrügen und keinen wofür immer auch verachten. Aus feindlicher Gesinnung Ärger soll keiner einem anderen Leiden wünschen. Wie eine Mutter ihren Sohn, ihr einzig Kind beschützt mit ihrem Leben, so auch soll zu allen Wesen man seinen Geist unendlich weit entfalten. Voll Liebe zu der ganzen Welt soll man den Geist unendlich weit entfalten. Nach oben, unten, allen Seiten, von Herzensenge, Hass und Feindschaft frei sein. Stehend, gehend oder sitzend, auch liegend, wie man eben frei von jeder Schlaffheit. Man halte aufrecht diesen Sinn, das nennt man weilen wie ein Gott auf Erden. Keiner Ansicht angehangen, stubenstark mit Schaum ausgestattet, die Gier nach Sinnlichkeit entfernt, tritt man nie wieder ein in neue Mutterschoß. Evam me sutam ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anatya pindikasa arahat. Tena kopana samayena ayasma girimanando abadiko hoti dukito balhakila. Anatta, Jiva Anatta. Dhamma Ananta. Pipasa ujjaro, pasa ujjaro. Aranyagatova rupamulaya paridāya parimukham satim upadya pitva so satova parasa sati satova parasa sati digamba asa santo digam asa sami jipajanati digamba parasa santo digam parasa sami jipajanati rasam va asa santo rasam asa sami jipajanati rasam va asa santo rasam asa sami jipajanati sabbakaya patisamvedi asa sinsami jisiddhati sabbakaya patisamvedi asa sinsami jisiddhati assambhayam kaya sankara asa sinsami jisiddhati assambhayam kaya sankara asa sinsami jisiddhati iti patissamvedi asa sinsami jisiddhati iti patissamvedi asa sinsami jisiddhati sukha patissamvedi asa sinsami jisiddhati sukha patissamvedi asa sinsami jisiddhati citta sankhara patissamvedi asa sinsami jisiddhati citta sankhara patissamvedi asa sinsami jisiddhati assambhayam citta sankharam asa sinsami jisiddhati assambhayam citta sankharam asa sinsami jisiddhati citta patissamvedi asa sinsami jisiddhati citta patissamvedi asa sinsami jisiddhati amitamodayam cittam asa sinsami jisiddhati amitamodayam cittam asa sinsami jisiddhati samādhaṃ cittaṃ asa sinsāmi iti sikkhati samādhaṃ cittaṃ asa sinsāmi iti sikkhati vimocayaṃ cittaṃ asa sinsāmi iti sikkhati vimocayaṃ cittaṃ asa sinsāmi iti sikkhati anicchānupassī asa sinsāmi iti sikkhati anicchānupassī asa sinsāmi iti sikkhati virāgānupassī asa sinsāmi iti sikkhati virāgānupassī asa sinsāmi iti sikkhati nirodhānupassī asa sinsāmi iti sikkhati nirodhānupassī asa sinsāmi iti sikkhati patinissaṅghānupassī asa sinsāmi iti sikkhati පටිනිස්සංඝානුපස්සී පස්ස සිල්සාමේති සික්ඛති අයං උච්චතානන්ද ආනාපාන සති සචේකෝ ත්වං ආනන්ද ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ අවේරේන අව්‍යාපච්චේන පරිත්‍රා viharati upekkha sahagatena cetasa ekam disam paritva viharati tata dutiyam tata tatiyam tata chaturtam iti urdam ado tiriyam sapati sapa prataya sapa vantam lokam upekkha sahagatena cetasa vipulena mahakartena appamanena avelena avyapanchena paritva viharati iti. Man weilt mit einem Herzen voll Freundlichkeit und Güte, durchdringend eine Richtung, die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach unten, rundum zu allen Wesen, genau wie zu sich selbst. Die ganze Welt durchdringend, weilt man mit einem Herzen, voll Freundlichkeit und Güte, so weit und groß geworden, entledigt aller Grenzen, befreit von jeder Feindschaft und Rücksichtslosigkeit. Man weilt mit einem Herzen voll Mitgefühl und Milde, durchdringend eine Richtung, die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach unten, rundum zu allen Wesen, genau wie zu sich selbst. Die ganze Welt durchdringend, weilt man mit einem Herzen, voll Mitgefühl und Milde, so weit und groß geworden, entledigt aller Grenzen, befreit von jeder Feindschaft und Rücksichtslosigkeit. Man weilt mit einem Herzen voll Sympathie und Freude, durchdringend eine Richtung, die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach unten, rundum zu allen Wesen, genau wie zu sich selbst. Die ganze Welt durchdringend, weilt man mit einem Herzen, voll Sympathie und Freude, so weit und groß geworden, entledigt aller Grenzen, befreit von jeder Feindschaft und Rücksichtslosigkeit. Man weilt mit einem Herzen voll Ebenmaß und Gleichmut, durchdringend eine Richtung, die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach unten, rundum zu allen Wesen, genau wie zu sich selbst. Die ganze Welt durchdringend, weilt man mit einem Herzen, voll Ebenmaß und Gleichmut, so weit und groß geworden, entledigt aller Grenzen, befreit von jeder Feindschaft und Rücksichtslosigkeit. Etena satcha vachena sutite hotu sampada. Etena satcha vachena sutite hotu sampada. Etena satcha vachena sutite hotu sampada. Sambhitiyo vivajyantu sambharogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhiti gayuko bhava abhivadanasilisa nichyam buddha pachayino chattaro dhamma vardanti ayuvanno sukham balam. Apasattha ca bhummattha devanaga mahiddhika punyantam anumoditva chiram rakkantu sasanam. Akasantha ca bhummattha දේවහනාගාමහින්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදින්වා හිරං රක්ඛන්තු දේශනම් ආකාසණ්ඨාච බුම්මට්ටා දේවානාගාමහිත්තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදින්වා හිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා.